Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit V&S. Sputnik Heimspiel. Thank you.

Set. Auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. There are things out there that I can't explain. There's not enough time to show you what it all means. So you need to get out there on your own. Make your own mind up and let your soul grow. Dein Wochenende, dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit V&S.

Sing it all night long.